Am 20. September berichteten ausländische Medien darüber, dass Genosse Kim Jong-un auf dem Erdsatellitenstart Platz Sohae den Bodenstarttest vom Hochleistungstriebwerk der Trägerrakete Neuen Tipps für Synchronsatelliten angeleitet hatte. Unter denen sind die Nachrichtenagenturen TASS, Lia Novosti und Interfax, die Zeitungen Russiskaya Gazeta, Kommersant, Moskowski Komsomolets, Komsomolskaya Pravda und Buzhguliat, der Fernsehsender Russia 24, der Radiosender Sputnik, die Internetnachrichtenagenturen Gazeta.ru, Korrespondent, Newsru.com und Legunium und der Internetfernsehsender Miru 24 in Russland, die Nachrichtenagentur Xinhua und die Internethomepages Zhongguo Xinwenwang und Fanchuwang in China, die Nachrichtenagentur Tasnim, die Zeitung Iran Daily, der Fernsehsender Press und der Radiosender Pass Today in Iran, die thailändische Zeitung Bangkok Post, die Nachrichtenagenturen AP, UPI und Bloomberg, der Sender CNN und die Internetnachrichtenagentur NK News in den USA, der britische Sender BBC, die französische Nachrichtenagentur AFP und die Nachrichtenagentur DPA und die Zeitschrift Focus in Deutschland. In den Massenmedien erschienen die Fotos von Kim Jong-un.